نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما السلام عليكم meine lieben Schwestern Willkommen zu Lektion 22 und zwar machen wir weiter mit Surat al-Ahzab und wir sind mitten im Kontext Denn Allah hat in der letzten Ayah, die wir zusammen gelesen haben, Ayah 29, hieß es ungefähr, wenn ihr aber Allah, und wer ist mit ihr gemeint? Die Frauen des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr aber Allah und seinen Gesandten und die jenseitige Wohnstätte haben wollt, so hat Allah für diejenigen von euch, die Gutes tun, großartigen Lohn bereitet. Also großartiger Lohn, wir hatten ja gesagt, je höher die Stellung, desto mehr Opfer, desto mehr Vorbildlichkeit wird erwartet. Und deswegen wurden sie ja auch vor diese Wahl gestellt, in dem Ehebund des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verbleiben und dann auch gewisse Entbehrungen auszuhalten und diese Gunst auch als Gunst zu verstehen. Und ansonsten wird dann weiter jetzt gesagt, und das ist auch ein Erfordernis der Stellung, in Ayah 30 heißt es, O Frauen des Propheten, wer von euch etwas klar Abscheuliches begeht, derjenigen wird die Strafe verzweifacht. Und das ist Allah ein leichtes. Ja, also auch diese Strenge, mit der gesprochen wird, Strenge in dem Sinn, dass schaut auf eure Stellung, ja, diese Stellung erwartet ganz besondere Opfer. Und wer innerhalb dieser Stellung und dieser Begünstigung auch, denn natürlich in der Nähe des Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu leben, in seiner selben Zeit zu leben, war ja schon eine besondere Begünstigung, dementsprechend wird aber auch mehr von diesen Menschen erwartet. Je näher, desto näher die Beziehung, Beziehung, in der sie zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam standen, desto mehr wurde auch Opfer von ihnen verlangt. Und wer von euch Allah und seinen Gesandten demütig ergeben ist und rechtschaffen handelt, der geben wir ihren Lohn zweimal. Also einerseits die Strafe wird verzweifacht, was nicht zu erwarten war vor den Frauen des Gesandten, unseren Müttern. Allah möge mit ihnen zufrieden sein. Wer also Allah und seinen Gesandten demütig ergeben ist und rechtschaffen handelt, der geben wir ihren Lohn auch zweimal. Und wir haben für sie ehrenvolle Versorgung bereitet. O Frauen des Propheten! Ihr seid nicht wie irgendeine von den übrigen Frauen. Wenn ihr gottesfürchtig seid, dann seid nicht unterwürfig im Reden, damit nicht derjenige, in dessen Herzen Krankheit ist, begehrlich wird, sondern sagt geziemende Worte. Hier wird also ein weiteres Erfordernis an diese Frauen gestellt und sie dienen uns allen als Vorbild in dieser Art und Weise des Handelns, nämlich, dass redet, sprecht, gebt euch, benehmt euch, nicht auf eine solche Art und Weise, dass diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, wer wird noch im Koran so beschrieben, deren Herzen krank sind? Die Munafiqin, die Heuchler, die nicht aufrichtig und reines Herzens sind, dass diese Menschen also dann vielleicht auf verwerfliche Gedanken, auf verwerfliche Wünsche kommen könnten. Ja, und das war natürlich nicht zu erwarten, aber die Stellung dieser Frauen verlangte es, dass sie besondere Vorsicht walten ließen. Und das ist ein Vorbild für uns alle. Es war ja auch so, dass nach dem Tod des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, immer wieder Menschen von unterschiedlichstem Hintergrund und Herkunft, von fern und nah, immer wieder zu den Frauen des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, kamen und hinter einer angemessenen Art und Weise, hinter einem Vorhang mit den Frauen des Gesandten, mit natürlich auch Gesellschaft, mit den Frauen des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam und radiallahu anhunna, mit ihnen sprachen. Sie über bestimmte Dinge ausfragten, über die Art und Weise des Gesandten, über bestimmte Dinge, die es in der Religion zu erfragen gab, weil die Frauen des Gesandten natürlich als eine große Quelle des Wissens galten. Und unter ihnen dann manche Frauen noch als besondere Quelle des Wissens, wie Aisha radiallahu anha zum Beispiel, die einige Ahadith überliefert hat und über einige Dinge befragt wurde, auch nach dem Tod des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und weil das halt so sein würde und sein sollte und kein Mensch in völliger Isolation leben kann und auch nicht leben sollte, wird hier halt geboten, dass nein, eine Interaktion wird es geben, innerhalb dieser Interaktion, innerhalb diesen Gesprächen, diesem Verkehr mit den Menschen, benehmt auf euch auf eine bestimmte Art und Weise. Nämlich, vermeidet jede Art von unterwürfiger Rede. Unterwürfiger Rede ist, wenn die Frau ihre Rede besonders weich macht, kokettiert eventuell, sich ziert ein wenig. Ja, und das sind alles mögliche Gesten und Ausdrucksweisen, die dazu führen könnten, dass jemand etwas falsch versteht, dass jemand sich angezogen fühlt, dass jemand auf falsche Gedanken kommt. Also sprecht gerade heraus, sprecht auf eine feste Art und Weise, dass Mehrdeutigkeiten einfach ausgeschlossen werden. Ja, und das ist für uns all, uns Frauen, ist das eine vorbildliche Art und Weise, dass man mit klarer, fester Stimme gerade heraus redet, damit überhaupt irgendwelche Mehrdeutigkeiten erstmal gar nicht möglich sind. Das wird auch in den Schulungen für Karriere von Frauen, wird denen auch extra das beigebracht, dass sie innerhalb von ihrem kollegialem Umfeld, wenn andere dabei sind, in ihrem beruflichen, professionellen Leben, dass sie nicht ihre Stimme noch dünner machen sollen, als die weibliche Stimme ja sowieso schon ist, sondern dass sie mit fester und ein bisschen tieferer Stimme oder tiefer, so tief, wie es ihnen in ihrer natürlichen Ausstattung natürlich möglich ist, mit ein wenig tieferer Stimme sprechen sollen. Und das dient dann ihrer Professionalität und ihrem selbstbewussten Auftreten. Ja, hier im Westen verstehen wir das jetzt vielleicht auch nicht so sehr. Hier sprechen Frauen eigentlich schon fast genau wie Männer. Jetzt ohne Wertung, das ist nur mal so. Wenn ihr aber vielleicht mal in die orientalischen Länder geht oder vielleicht sogar auch im ganz fernen Osten, da ist das noch mehr Teil der Kultur, dass Mädchen und Frauen, besonders wenn sie besonders weiblich wirken wollen, auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise sprechen, die Stimme weicher machen, kokettieren, eventuell kokettieren, dieses Säuseln, was man auch Säuseln nennt, also bestimmte Arten und Weisen. Hier wird auf jeden Fall, die Stimme ist natürlich auch gemeint, die Art und Weise, wie man spricht, aber jede Art und Weise, mit der man eine Anziehung ermöglichen würde, eine Anziehung des Gesprächspartners, damit sind natürlich vor allem Männer gemeint, eine Anziehung, eine Provokation, irgendeine Art und Weise des Benehmens, einer Geste und auch natürlich des Sprechens. All dies sollte ausgeschlossen werden bei einer anständigen, frommen und auch selbstbewussten Frau. Ja, einer selbstbewussten, starken Frau, die ein Anliegen hat, die wegen einem Anliegen mit jemandem spricht, um nicht um sich irgendwo zu präsentieren oder eine Einladung auszuschicken zu einer weiteren, möglicherweise illegitimen Beziehung. Und darüber gibt es auch Aussagen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die uns auch ganz klar warnen, vor dieser Art und Weise, sich zu präsentieren, um eine bestimmte Botschaft, sei sie auch mehrdeutig oder unklar, auszusenden. So heißt es zum Beispiel in einem Hadith bei Muslim, in der auch ganz deutlich gewarnt wird, dass diejenigen, die nicht zum Paradies, zu den Paradiesbewohnern gehören werden, sondern zu den Höllenbewohnern gehören werden. In dem Hadith werden zwei Arten von diesen Menschen genannt. Die eine davon sind die Frauen, die Kasiyatun, Ariyatun, Mumilatun, Ma'ilatun, die Frauen, die angezogen, nackend sind. Also sie sind zwar angezogen, aber auf solch eine Art und Weise, dass sie wie unangezogen erscheinen. Mumilatun, Ma'ilatun, sie neigen selber, sie bringen andere dazu, zu ihnen zu neigen, und sie neigen auch selber zu anderen hin. Ru'usuhunna ka'asnimatul bucht, ihre Köpfe erscheinen, sehen aus wie die Höcker von Kamelen. Und dann heißt es in dieser sehr strengen Aussage, dass solche Arten von Frauen, sie werden nicht das Paradies betreten und sie werden so weit entfernt vom Paradies sein, dass sie noch nicht mal den Duft des Paradieses wahrnehmen. Und der Duft des Paradieses wird ja von einer Reise, die so und so weit ist, und da wird sie sehr weit beschrieben, sogar der Duft wird von so weitem wahrgenommen. Das heißt, davon wird wirklich strengstens gewarnt, dass eine Frau sich auf solch eine Art und Weise, und das kann sehr, sehr verschieden sein, hier in diesem Hadith heißt es zum Beispiel, sich so anziehen, zwar angezogen sein, aber trotzdem attraktiv, anziehend erscheinen, Menschen, Männer vor allem natürlich, dazu zu bringen, dass man die Köpfe sich umdrehen und dass man ein Blickfang, der Name ist ja schon schlimm, ein Blickfang ist. Und ihre Köpfe erscheinen so, dass eine bestimmte Art, auch die Haare so zu frisieren, dass auf den Kopf wie ein weiterer kleiner Kopf erscheint. Und manche machen das auch, darüber dann den Hijab anzuziehen, dass der Hijab wirklich wie auf so einem Berg sitzt. Das sind alles so Dinge, vor denen sollte man sich also hüten. Die senden nicht gerade die Botschaft aus, dass nein, ich möchte bitte hier keine Blicke auf mich ziehen, sondern ich habe etwas zu tun. deswegen bin ich hier, sondern die sehnten wirklich genau das Gegenteil aus. Und davor sollte eine fromme, anständige Frau, eine starke Frau, sollte sich davor hüten. Und das ist ein Schutz, nicht nur für die Frau, sondern durch die Frau für die ganze Familie. Denn man stelle sich vor, Allah bewahre, dass wenn wegen solch einem Benehmen, und das manchmal auch unbedacht ist, oder einfach, weil man der Mode folgen will, oder weil man es halt nicht besser weiß, wenn solch, wegen solch einem Benehmen eine Ehe vielleicht dann bedroht wird, ein dritter Mann, von so eine dritte Person, diese Ehe dann bedroht, weil sie sich vielleicht angezogen oder eingeladen fühlt und die eigene Familie dann leidet. Und diese Leid geht dann weiter bis zu den Kindern und den Eltern und alle leiden mit. Also ein ganzer Flächenbrand entsteht. Und wo hat er angefangen, wo ist er überhaupt erst begonnen worden? Mit ein paar süßen Worten, mit ein paar Gesten, die man vielleicht sogar unbedacht gemacht hat. Deswegen, das sind Dinge, die sollte man schon von Anfang an kontrollieren und in all diesen Dingen die Gottesfurcht walten lassen. Und nochmal, hier werden die Frauen des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, angesprochen, von denen so, solch ein Benehmen, also das Verwerfliche, nicht im geringsten zu erwarten war. Das sind ganz besondere Frauen, das sind die Mütter der Gläubigen, das waren reine, anständige, fromme, ehrbare Frauen und Personen. Wenn ihnen das geboten wird, von denen das nicht zu erwarten war, das verwerfliche Benehmen, dann was ist mit allen anderen Frauen, von denen das eher zu erwarten ist, müssen diese das nicht noch mehr befolgen, diese Regeln, diese sich hüten, diese einfach diese Form der Gottesfurcht, die sich im Benehmen, in der Art zu reden, einfach äußert. Sondern sagt also geziemende Worte. Haltet euch in euren Häusern auf und stellt euch nicht zur Schau wie in der Zeit der früheren Unwissenheit. Verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe und gehorcht Allah und seinem Gesandten. Allah will gewiss nur den Makel von euch entfernen, ihr Angehörigen des Hauses, und euch völlig rein machen. Angehörige des Hauses, das heißt Angehörige des Hauses des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Allah will euch rein machen, reinigen, den Makel von euch entfernen. Dieses haltet euch in den Häusern auf. Das heißt nicht, dass man im Haus eingeschlossen wird. Die Frauen des Propheten s.a.w. sind gereist, sie haben sich gegenseitig besucht, sie sind normal rausgegangen, wenn sie etwas zu erledigen hatten. Das ist nicht im geringsten damit gemeint. Hier ist eine würdevolle Art und Weise gemeint, sich zu verhalten. Wenn man rausgeht, dann auf eine solche Art und Weise rauszugehen, die nicht Falsches signalisiert. Das heißt, sich provokativ anzuziehen, provokativ zu benehmen, unwürdevoll zu benehmen und zu verhalten. Wenn man rausgeht, dann sollte man so rausgehen, dass man mit allem, mit dem Benehmen, mit der Kleidung, mit allem signalisiert und sagt, dass ich bin hier, weil ich ein Anliegen habe und nicht für eure Blicke. Ja, denn rausgehen ist nirgendwo verboten. In Hadithen heißt es auch ganz klar, dass euch wurde erlaubt, für eure Bedürfnisse rauszugehen, und die Art und Weise, wie sie ihr Leben verbracht haben, ist auch ein Zeugnis davon. Aber man soll diese Regeln, die soll man beachten, nicht, dass ein größerer Schaden entsteht, weil man sich nicht zu verhalten weiß. Und in diesem Vers sagt Allah auch ganz klar, dass Allah will euch nicht in eine Bedrängnis bringen, sondern Allah will den Makel von euch entfernen. Also die sind nicht als Erschwernis gedacht, diese Befehle oder das, was Allah verlangt, von den Frauen, von uns allen auch, sondern weil er uns reinigen will, weil das besser ist, beschützender ist. Wenn es heißt, bleibt in euren Häusern, dann heißt es, bleibt dort, wo der Schutz ist. Und wenn ihr rausgeht, dann auch in einer solchen Art und Weise, die euch auch wieder beschützt. Und das Ganze soll euch also reinigen. Und reinigen gibt es zweierlei. Es gibt das äußerliche Reinigen. Deswegen hat Allah auch schon die richtige, geziemende Art und Weise des Sprechens befohlen. Uns wurde schon befohlen, wie wir uns kleiden sollten, wie wir uns benehmen sollten. Das ist alles äußerliche Reinigung unserer Taten, unserer Handlungen. Und dann gibt es die tiefere, die innere Reinigung der Herzen, die Beziehung mit Allah dann auch stärkt und uns Allah näher bringt. Und wenn die Vorbilder einer Gemeinschaft gereinigt sind, dann ist es für den Rest auch leichter zu folgen. Und auch nicht das vernachlässigen, was man tun soll. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was man nicht tun soll. Sprecht nicht auf diese und diese Art, stellt euch nicht zur Schau, wie in der Zeit der früheren Unwissenheit. Ja, und das ist dieses sich zur Schau stellen. Ich meine, allein das Wort sei ein Blickfang. Was will man damit sagen? Warum sollte man ein Blickfang sein wollen? Was steckt dahinter? Warum braucht man das? Warum hat man das nötig? Nein, stellt euch nicht zur Schau, sondern seid starke Persönlichkeiten, die das nicht nötig haben, die Allahs Zufriedenheit eher erstreben als die niederen Blicke der Schöpfung Allahs, die für sie verboten sind, die ein Schaden für die Gesellschaft sind. Und das, was zu tun ist, ist also, verrichtet das Gebet, entrichtet die Abgabe, gehorcht Allah und seinem Gesandten. Und in der nächsten Ayah heißt es dann, und gedenkt dessen, was in euren Häusern von den Zeichen Allahs und von der Weisheit verlesen wird. Gewiss, Allah ist feinfühlig und allkundig. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. Allah ist feinfühlig und allkundig. وَذْكُرْنَ, Dhikr sagen wir auch, wenn wir immer sagen, das Gedenken Allahs, das bedeutet selber an etwas denken, etwas zitieren, sich an etwas erinnern, und das bedeutet aber auch erzählen, also jemandem etwas erzählen. Und das Vorbild der Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, unserer Mütter, Allah möge mit ihnen zufrieden sein, in dieser Hinsicht ist sehr groß, sehr vorbildlich für alle Frauen, die danach folgen. Sie überbrachten und lehrten die Religion nach dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam in einer Art und Weise, die nicht zu vergleichen ist. Aisha allein, radiallahu anha, hat ungefähr ein halbes Jahrhundert noch nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam auf vorzüglichste Art und Weise das Wissen, die Weisheiten, die sie in der Zeit, in der sie mit dem Gesandten war, sallallahu alaihi wasallam, auf eine so klare und so weise Art und Weise weitergebracht. Menschen pflegten zu ihr zu kommen, zu lernen, zu fragen, zu forschen, wie ist das gewesen, was sagst du dazu, wie ist deine Meinung, hast du dazu etwas gehört? Diese Dinge sind uns alles überliefert worden. Und sie war so klar in der Rede, dass manche sogar sagten, dass ich hörte die Rede von Abu Bakr und ich hörte die Rede von Umar, radiallahu anhuma, aber die Klarheit, die ich in der Rede von Aisha fand, radiallahu anha, die fand ich bei den anderen sogar nicht. Und was immer auch an Allah an Talenten und Fähigkeiten jemanden gibt, und was sie auch von Allah bekommen hatten, sie setzten es in ihren jeweiligen Gebieten ein. Die eine Frau war sehr bekannt für ihre Ibadah, ihre persönliche Ibadah. Eine andere war sehr, sehr großzügig. Das werden wir alles noch inshallah nach und nach lernen. Eine andere war wirklich, über Aisha radiallahu anha heißt es wirklich, sie war ein Genie. Sie konnte unheimlich schnell lernen, sie lernte unglaublich viel auswendig. Sie war in vielen Wissenschaften sehr, sehr versiert und sehr, sehr ein tiefes Wissen hatte sie sich angeeignet, was sie dann auch in ihrem Leben dann an die verschiedensten Menschen auch weitergab. Das ist also auch ein Gebot einer frommen Frau, dass sie einerseits nicht ihre Zeit verschwendet im Schlechten und Schlechtes verbreitet auch aktiv, davor soll sie sich hüten, und andererseits aber auch aktiv ist im Verbreiten des Guten. Ja, das heißt also nicht nur, dass man halt gar nichts tut, Hauptsache mir passiert kein Fehler, nicht, dass ich was falsch mache, nein, man soll auch so stark sein und dementsprechende Qualitäten sich auch aneignen, das ist auch wichtig, damit man das, was man macht, gut macht, um das Gute, was auch immer das ist, davon gibt es viele verschiedene Arten, um Gutes, gute Projekte, rechtschaffene Taten im Kleinen und im Großen zu unterstützen, weiterzubringen und vielleicht sogar neue ins Leben zu rufen. Nun haben wir ja in den ganzen 20 Juz, die wir zusammen schon gelesen haben, einige Eigenschaften von rechtschaffenen Menschen gelesen. Und all diese Eigenschaften gelten genauso auch für gläubige Frauen. Das ist ganz klar. Trotzdem spricht Allah es hier nochmal ganz deutlich aus, damit da gar kein Zweifel mehr daran bleibt, dass in Rechtschaffenheit sind Männer und Frauen, wenn sie denn rechtschaffen sind, absolut gleich. Sie werden gleichermaßen von Allah belohnt. Und wenn ihr schon einen Wettbewerb machen wollt, dann bitte in diesen wertvollen, vorzüglichen Eigenschaften und nicht in niederen Dingen und nicht in wertlosen Dingen, die mit der Zeit entschwinden werden, sie werden euch verlassen, sondern wenn ihr schon euch bestreben und bemühen wollt, dann in diesen Dingen. Gewiss, muslimische Männer und muslimische Frauen, gläubige Männer und gläubige Frauen, ergebene Männer und ergebene Frauen, wahrhaftige Männer und wahrhaftige Frauen, standhafte Männer und standhafte Frauen, demütige Männer und demütige Frauen, almosengebende Männer und almosengebende Frauen, fastende Männer und fastende Frauen, Männer, die ihre Scham hüten und Frauen, die ihre Scham hüten, und Allahs viel gedenkende Männer und gedenkende Frauen, für all sie hat Allah Vergebung und großartigen Lohn bereitet. In all diesen Eigenschaften gibt es absolut keinen Unterschied zwischen ob jemand Mann ist oder Frau ist. Iman, dass man im Herzen glaubt und die Taten es bestätigen. Muslimisch, Islam, dass man Allah gehorcht und das tut, was von einem gefordert ist innerhalb des Islams. Al-Qanitin sind diejenigen, die mit Demut beständig gehorsam sind. Also nicht nur einfach gehorsam, mal ja, mal nicht, sondern mit Demut und beständiger Gehorsam, die wahrhaftig sind in ihrer Rede und in ihren Taten und die Wahrheit auch unterstützen, wo sie können. Die Demütigen. Und hier ist auch, dass die Männer auch demütig sein sollen. Ja, das ist ja vielleicht eine Eigenschaft, die ein bisschen verweiblicht erscheint, im falschen Verständnis. Nein, demütige Männer und demütige Frauen. Genauso Almosen gebende Männer und auch Frauen. Ja, nicht, dass Frauen auch vielleicht sagen, ich verdiene ja nichts und deswegen ist das eine Sache, die soll mein Mann dann machen oder mein Vater oder mein Bruder. Nein, von dem, was man selber auch an persönlichem Besitz hat, durch andere Mittel erworben hat oder vielleicht auch arbeitet und selber einen eigenen Besitz hat, dann soll man auch, als Frau soll man auch sehr viel Wert darauf geben, Almosen zu geben, dann seine Scham hüten, sich vor Schamlosigkeiten hüten. Das gilt genauso auch für Männer und auch für Frauen. Da hat keiner irgendwie einen Vorteil oder darf mehr als der andere, muss sich weniger in Acht nehmen als der andere. Nein, beide müssen sich da in Acht nehmen und hüten. Und auch, schon wieder wird das auch erwähnt, Allahs viel gedenken. Das ist also auch wieder, wir hatten ja gesagt, es gibt so ein paar Dinge, die erscheinen immer und immer wieder. Dazu gehört hier auf jeden Fall auch das Gedenken Allahs in all seinen Formen, im Herzen, auf der Zunge. Und wenn die Zunge auch Allahs gedenkt, soll das Herz auch darin involviert sein. Und das auch noch viel, Allahs viel gedenken. Es wird ja auch vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass khairul amali an tufariq ad-dunya wa lisanuka ratbun min dhikrillah, dass die beste der Taten ist, dass du die Welt verlässt, also wenn man stirbt, und während deine Zunge feucht ist von dem Gedenken Allahs. Also dass man das immer macht. Ja, das wird ja auch nur sein, wenn die Engel einen abberufen im Todesmoment, dann wird die Zunge ja auch nur im Gedenken Allahs beschäftigt sein, wenn das im Leben vorher auch schon in allen Umständen eingebaut war, das ein Teil des Lebens war. Und so war es ja auch mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Er pflegte Allahs in allen Umständen zu gedenken. Nicht nur nach Laune, dass jetzt ist der Iman gerade stark und jetzt komme ich gerade von der und der tollen Rede, die der und der gehalten hat. Jetzt bin ich auf einem ganz hohen Niveau und jetzt bin ich mit dabei. Nein, es sollte eine Alltagssache sein, etwas in der Routine eingebaut sein. Deswegen sind diese Gedenken Allahs am Morgen und am Abend schon mal sehr gut. Dann nach dem Gebet kurz sitzen zu bleiben, wurde uns auch beigebracht, dass man diese das Bihat dann macht. Ja, dass man das ins Leben einfach auch einbaut, dass es ein Teil der Persönlichkeit wird. Und Menschen, die diese Eigenschaft dann haben, dann sagt Allah nicht, dass inna Allah kana ghafurur rahima oder inna Allah ghafurur rahim, gewiss Allah ist allvergebend und barmherzig, sondern es heißt, für sie hat Allah Vergebung und großartigen Lohn bereitet. A'adda Allahu lahum. Allah hat das schon vorbereitet. Also die kriegen das auf jeden Fall. Und wenn sie mit diesen Eigenschaften noch Mängel und etwas hier und da nicht geschafft haben, dann Allah übersieht das und er hat für sie schon großartigen Lohn vorbereitet. Und das ist die Belohnung im Jenseits, denn nur die ist wirklich im wahren Sinne großartig. Ab der nächsten Aya wird es um die Eheschließung, um den Nikah zwischen Zayd radiallahu anh und Zainab, der späteren Ehefrau des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam gehen, die davor also, bevor sie zu der Mutter der Gläubigen wurde, die Ehefrau von Zayd war. Zayd stammte eigentlich aus der Knechtschaft, wurde aber dann vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam als kleiner Junge schon befreit und der Gesandte Allahs nahm ihn als eigenen Sohn an. Deswegen wurde er in der ersten Zeit auch Zayd bin Muhammad genannt, Zayd der Sohn von Muhammad. Als dann aber, hier in den nächsten Versen werden wir das lesen, diese Namensänderung im Sinne von, also Adoption im Sinne von wirklich, dass man den Namen ändert und jemanden zum Blutsverwandten quasi macht, dies abgeändert wurde, man soll Waisen aufziehen und gut zu Waisen sein, man kann sie auch die Verantwortung für sie voll und ganz übernehmen, aber man soll sie nach ihren eigenen Eltern nennen. Danach wurde er dann nicht mehr Zayd bin Muhammad genannt, aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam liebte ihn wie einen Sohn und auch seinen Sohn, dann liebte er wie einen Enkel. Und in den nächsten paar Ayat werden also wieder einige Traditionen, die damals gang und gäbe waren in der Jahiliyyah, der Zeit der Unwissenheit, und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ihm wird aufgetragen, mit eigenem Beispiel voranzugehen und mit diesen Traditionen zu brechen. Das war ja in einigen Dingen so. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam und Allah gebot ihm, einiges zu reformieren, einiges zu verbessern und einige Traditionen der Jahiliyyah zu brechen. Und es war so, dass eine Sache, die in der Gesellschaft verbreitet war, dass die gesellschaftliche Stellung sehr wichtig war und diese dann gegebenenfalls auch Eheschließungen unmöglich machte. Das heißt zum Beispiel, wenn der Mann aus einer sehr hohen Familie und die Frau aus einer sehr niedrigen Familie oder sogar aus der Knechtschaft war oder umgekehrt, dann wurde solch eine Ehe fast unmöglich. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, um diese Tradition zum Beispiel schon mal zu brechen, verheiratete seinen angenommenen Sohn, der ja eigentlich aus der Knechtschaft stammte, war aber jetzt befreit und war in der Erziehung des Gesandten sallallahu alaihi wasallam aufgewachsen. Und diesen verheiratete er mit Zainab, die aus einer sehr prominenten, aus einer sehr, wir würden vielleicht heute sogar schon sagen, aristokratischen Familie kam, aus einer sehr angesehenen Familie mit einer sehr guten Herkunft, welches ihr auch natürlich bewusst war. Ja, und diese beiden wurden dann verheiratet. Sie wollte erstmal nicht so recht, aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam überzeugte sie dann oder erklärte es ihr, das schau mal so und so, und sie sagte dann schließlich doch zu, aber innerhalb kürzester Zeit, man sagt in den Überlieferungen circa ein Jahr, kam es dann zu der Scheidung. Und als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam fragte, er fragte seinen quasi Sohn Zaid radiallahu an, dass, was war denn der Grund? Und er sagte, es ist nichts, außer dass sie wegen ihrer Herkunft mir gegenüber sich als überlegen empfindet. Und das ist natürlich sehr schwierig in einer Ehe, in jeder Beziehung eigentlich, selbst Freundschaft wäre schwer so zu halten, wenn einer sich dem anderen gegenüber überlegen vorkommt. Und besonders schwierig, und da können sich die Meinungen teilen, aber besonders schwierig wird es da, wo die Frau sich überlegen vorkommt und das auch nicht verbergen kann, dass sie das von sich denkt. Diese Beziehung wird sehr schwer für den Mann, das auszuhalten, das nicht als schwer zu empfinden, dass man innerhalb der Ehe in dieser Rollenverteilung als geringer gilt. Ja, deswegen, selbst wenn das so ist, wenn einer Frau mehr Talente zum Beispiel oder mehr Fähigkeiten gegeben worden sind, dann sollte sie das nicht ausnutzen, um sich als überlegen zu zeigen, oder den anderen, weil was passiert dann automatisch, wenn man sich selbst als überlegen darstellt, dann automatisch stellt man den anderen als geringer dar. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Keiner möchte so leben. Und wegen solchen Dingen werden halt dann gute, harmonische Beziehungen zu halten sehr, sehr schwer gemacht. Ja, und die Ehe wurde dann also hier geschieden. Weder für einen gläubigen Mann noch für eine gläubige Frau gibt es, wenn Allah und sein Gesandter eine Angelegenheit entschieden haben, die Möglichkeit, in ihrer Angelegenheit zu wählen. Und wer sich Allah und seinen Gesandten widersetzt, der befindet sich ja im deutlichen Irrtum. Was für eine Angelegenheit ist jetzt hier gemeint? Welche Angelegenheit ist es, in der, über die Allah sagt, dass es steht keinem zu, dass wenn eine Angelegenheit von Allah aus also besprochen, die gilt einfach, ja, der Gläubige soll also einfach sagen, wir hören und gehorchen. Diese Angelegenheit wird sich in den nächsten Ayat rausstellen. Und zwar heißt es, und als du zu demjenigen sagtest, dem Allah Gunst erwiesen hatte und dem auch du Gunst erwiesen hattest, damit ist Zaid gemeint. Allahs Gunst, das die Gunst des Islams, des Imans, und dass er beim Propheten sallallahu alaihi wasallam aufwachsen durfte, und die Gunst, die der Gesandte ihm erwiesen hatte, dass er ihn befreit hatte und wie ein Sohn, wie ein Sohn liebte und behandelte. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, sagte also zu Zaid, behalte deine Gattin für dich und fürchte Allah. Also er versuchte, dass die Ehe doch noch gehalten würde und in deinem Inneren verborgen hieltest, was Allah doch offenlegen wird. Und die Menschen fürchtetest, während Allah ein größeres Anrecht darauf hat, dass du ihn fürchtest. Also der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam versuchte sein Bestes, dass diese Ehe doch nicht auseinandergehen würde. Und warum versuchte er das? Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verbarg etwas im Herzen. Was nämlich? Dass Allah nämlich schon geboten hatte, dass wenn diese beiden sich scheiden lassen, dann wirst du danach diese geschiedene Frau in deinen Ehebund nehmen und sie heiraten. Und diese Sache war in der arabischen Kultur ja wirklich so etwas wie ein Skandal. Dass man die Frau des Adoptivsohns, und wir wissen, das Adoptieren war in der arabischen Gesellschaft so, dass das war, als ob man jemanden zum Blutsverwandten macht. Und diese Tradition sollte ja gebrochen werden. Dass, nein, sie sind eure Brüder in der Religion, gebt ihnen ihren Namen. Aber ihr könnt sie lieben und gut zu ihnen sein, darin ist gar kein Problem. Sondern im Gegenteil, wer den Weisen aufzieht, der ist im Paradies ganz nah beim Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Diese Tradition war aber dann so, als ob man wirklich die eigene Schwiegertochter heiraten würde, was natürlich nicht geht, das ist verboten. Aber das war ja nicht die wirkliche Schwiegertochter, das war ja nur die Frau von dem angenommenen Sohn des Gesandten Allahs, und diese Sache fiel dem Gesandten sehr, sehr schwer. Ja, und das ist ja oft so, weil er wusste, was die Leute daraus, die ja sowieso schon feindlich gesinnt waren, und die ja sowieso schon einen Grund suchten, noch mehr Propaganda zu machen, was daraus dann wohl für ein, ja, diese Skandalverbreitung und Rede und Gerüchte verbreiten, was daraus entstehen würde. Und oft ist es ja so, dass es ist schwerer, gegen Kultur und Traditionen manchmal vorzugehen, wenn das nötig ist. Wenn es nicht nötig ist, muss man das ja auch überhaupt nicht. Jeder hat Recht auf eigene Kultur und Traditionen. Nur, so, wenn man gegen sie vorgehen muss, weil sie im Widerspruch zum Islam stehen oder weil Allah einen deutlichen Befehl gegeben hat, dann ist das manchmal schwerer, als religiöse Rituale zu praktizieren. Ja, es gibt viele Menschen, die beten, fasten und machen Hajj. Aber wenn es darum geht, eine Hochzeit zu feiern, dann erkennt man sie auf einmal nicht wieder. Da siehst du Traditionen, die von Muschrik-Kulturen oft sogar übernommen sind, die im Widerspruch zum Islam stehen, genauso auch in Todesfällen. Die Art und Weise, wie Menschen Trauer praktizieren, Trauer ausleben, da sieht man auch manchmal das: Moment mal, der hat doch gebetet und fastet, der weiß doch, dass Allah das und das verboten hat, aber die Traditionen sind einfach so stark, der Druck der Gesellschaft ist einfach so stark, und wir können das alle sehr gut nachvollziehen, wir waren alle mal in der Schule, ja, der Gruppenzwang, wir waren alle mal in kleineren Gruppen von Freundschaften angeblichen oder von kollegialem Druck auch. Ja, überall, wo man sich aufhält, ist ein Druck da oder kann ein Druck da sein, wenn man das zulässt oder wenn das einfach zu stark ist, der dich einfach zwingt, etwas nicht auszusprechen oder nicht gegen alle zu gehen oder Angst zu haben, dass wenn du das jetzt sagst, die werden sich alle gegen dich wenden und werden das benutzen, um deine ganze Person als unehrenhaft oder als Mangel an Loyalität das auszulegen. Und das war natürlich etwas sehr, sehr Schwieriges. Ja, aber der Islam, Allah, wollte diese Tradition brechen, dass der Adoptivsohn oder Tochter wie Blutsverwandte behandelt wird. Diese Tradition sollte gebrochen werden. Und der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, selber in Person sollte dieses vor allem brechen. Damit das ganz, ganz deutlich sein würde, dass das hat wirklich keinen, im Islam wird das anders gemacht. Ja, wenn jemand anders das gemacht hätte, wäre es vielleicht dann auch nicht so deutlich geworden. Und man sieht hier daran auch, dass auch der Gesandte Allahs also auch ein Mensch war. Und deswegen Allah hier also sagt, وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ, Allah ist berechtigter. Es ist eher größeres Anrecht von Allah darauf, dass du ihn fürchtest. Während du nämlich die Menschen fürchtetest, während Allah ein größeres Anrecht darauf hat, dass du ihn fürchtest. Als dann Zayd keinen Wunsch mehr an ihr hatte, also die Ehe wurde geschieden, gaben wir sie dir zur Gattin, damit für die Gläubigen kein Grund zur Bedrängnis besteht hinsichtlich der Gattinnen ihrer angenommenen Söhne, also die ja nicht ihre Söhne eben sind, wenn diese keinen Wunsch mehr an ihnen haben. Und Allahs Anordnung wird stets ausgeführt. Ja, was Allah befiehlt, muss ausgeführt werden, wird ausgeführt werden, ob willig oder ob unwillig von uns aus. Und diesen Satz, den finde ich auch sehr, sehr schön, und Allahs Barmherzigkeit, dass er solches uns überhaupt offenbart hat. Und zwar heißt es ja, وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ, und Allah hat größeres Anrecht darauf, dass du ihn fürchtest. Ja, und wenn auch immer wir mal in einer Situation sind, wo wir denken oder denken müssen, dass was ist, wenn ich jetzt anfange zu beten? Was werden die alle sagen? Wenn ich anfange, mich auf eine bestimmte Art und Weise zu kleiden, anders als früher, was werden die Menschen sagen? Was ist, wenn ich sage, dass das und das nicht in Ordnung ist, dass ich das nicht mehr unterstützen kann, weil es unrecht ist, weil es verwerflich ist, weil es schamlos ist, warum auch immer? Was werden die Menschen sagen? Dann denken wir immer an diese Aya, وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ, Allah hat größeres Anrecht darauf, dass wir ihn fürchten. Und die Tatsache, dass diese Nikah, also zwischen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und Zainab radiallahu anha, diese Nikah wurde also quasi im Himmel geschlossen. Allah verheiratete sie beiden. Und dazu gibt es auch übrigens eigene Vorträge. Allah möge uns die Möglichkeit geben, dass wir auch nochmal im Detail darüber sprechen können. Dass oft wird ja gegen, gerade in unserer Zeit, früher war das nicht so, weder, also auch im Westen gab es nicht Einwände dagegen, weil das auch Teil ihrer Gesellschaft war. Aber gerade in unserer neuen Zeit gibt es sehr oft Einwände gegen die Mehrehen des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Und hier wird angedeutet, und an anderen Ayat wird das auch noch klar, und an der Sira des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, dass das alles nach einem Wohl für die gesamte Umma geschah, mit einem besonderen Anliegen, und zwar nicht niederen, trieblich gesteuerten Anliegen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist fern davon, sondern Anliegen, die im Wohle der gesamten Gesellschaft lagen, nach Allahs Befehl sogar, wie wir hier zum Beispiel auch sehen. Und nur weil wir kein Wissen darüber haben, lassen wir uns leider von Halbwahrheiten oder sogar Lügen beeindrucken. Und wie gesagt, hier haben wir nicht die Möglichkeit, lange darüber zu sprechen. Es gibt aber dazu viel zu sagen. Das möge uns genügen, dass wir darauf vertrauen, dass Allahs Gebote niemals etwas sind, weswegen wir uns schämen müssten, weswegen wir im Zweifel geraten müssten. Fern ist Allah davon, hoch erhaben ist er, dass er etwas befehlen würde, was nicht sinnvoll wäre und nicht weise wäre. Es besteht für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, kein Grund zur Bedrängnis in dem, was Allah für ihn verpflichtend gemacht hat. So war Allahs Gesetzmäßigkeit mit denjenigen, die zuvor dahin gegangen sind, und Allahs Anordnung ist ein fest gefasster Beschluss. Die Allahs Botschaften übermitteln, ihn fürchten und niemanden fürchten außer Allah, und Allah genügt als Abrechner. Allah möge uns so formen, wie es hier beschrieben wird. Die Allahs Botschaften übermitteln. Gut, das waren die Propheten, aber die Erben der Propheten sind die Gelehrten und die Schüler der Gelehrten sind diejenigen, die auf der nächsten Stufe sind und dies dann wieder an andere weitergeben und diese geben dann so viel, wie sie können, an andere weiter. Und wie sind sie dabei? Ihn fürchten und niemanden fürchten außer Allah. Allah möge uns eingeben, dass wir auch nur Allah fürchten und niemanden fürchten außer Allah.